Prophetische Andacht am 24.03.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Wahre Einheit mit Jesus im Zentrum. Guten Morgen, wir sind wieder zurück und wir haben gute Nachrichten für alle in der deutschsprachigen Welt. Unser Herzbuch ist nun tatsächlich gedruckt und die Bücher wurden auch bereits von der Druckerei an den Verlag geschickt, so dass sie gekauft werden können. Ihr könnt sie ab heute, spätestens ab Montag, erhalten. Ich hoffe, ihr seid immer noch auf unserer 21-tägigen Reise und sprecht weiterhin nicht über eure Probleme. Denkt daran, du preist einfach Jesus und sprichst mit ihm über seine Güte und darüber, wer er ist. Und dann sprichst du mit deinem Herz und überzeugst es davon, wie gut er tatsächlich ist. Und nach 21 Tagen wirst du sehen, wie sehr dich das verändert hat. Okay, jetzt fangen wir an. In den letzten Tagen habe ich viel über Epheser 3 nachgedacht. Und alle, die mir folgen, wissen, dass ich gerade sehr oft die Passion-Übersetzung lese. Doch bevor wir anfangen, möchte ich noch etwas sagen. Jemand hat mir eine Frage geschickt und gefragt, wie kommt es, dass Reinhard die Mirror-Studienbibel befürwortet? Der Autor der Mirror-Bibel, der ein Experte in den Originalsprachen der Bibel und ein beeindruckender Theologe ist, glaubt nicht, dass es tatsächlich eine ewige Hölle geben wird. Reinhard, wie kannst du so eine Bibel befürworten? Lasst mich euch etwas erklären. Es gibt keinen wirklichen Urtext der Bibel. So etwas existiert einfach nicht. Es gibt mehr als 30 sogenannte Manuskripte des Urtextes, aber den eigentlichen einen Urtext gibt es nicht. Und wie funktioniert Sprache? Wenn ich etwas von meiner Sprache in deine Sprache übersetze, fehlt dabei oft das passende Wort. Deshalb muss man nach dem besten Wort suchen, um das zu beschreiben, was man auszudrücken versucht. Der Mann, der die Mirror-Studienbibel herausgebracht hat, ist ein Experte und er hat eine tolle Leistung vollbracht, als er diese Bibel übersetzte. Und die Frage, ob es tatsächlich eine ewige Hölle gibt, wie das die meisten Evangelikalen glauben, ist in Wirklichkeit etwas, das einige der größten Theologen auf dieser Welt nicht so sehen. Wir Christen sind so unreif geworden und ich denke, dass wir wegen dem ganzen System der Kirche so unreif geworden sind. Es war uns nie erlaubt, selbstständig zu denken und zu studieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir sind faul. Ich bezahle einfach jemanden, um die Bibel für mich zu studieren und mir dann zu sagen, was darin steht. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass einige Wahrheiten sehr deutlich in der Bibel stehen, aber andere Wahrheiten sind nicht so eindeutig. Deshalb habe ich kein Problem damit, eine Bibel zu studieren und zu benutzen, in der Dinge enthalten sind, in denen ich nicht mit dem Autor übereinstimme. Seht ihr, das ist eine Studienbibel. Der Autor hat nicht einfach nur den Urtext übersetzt, es ist eine Bibel zum Studieren. Sie heißt Mirror Studienbibel. In seinen Studien beschreibt er Dinge aus seiner Perspektive. Ich sehe das anders, na und? Was ist das Problem dabei? Bei einer Sache müssen wir übereinstimmen. Es dreht sich alles um Jesus. Wenn wir bei Jesus übereinstimmen, haben wir echte Einheit. Denk darüber nach. Einheit bedeutet, dass wir alle auf das Haupt Jesus Christus ausgerichtet und mit ihm verbunden sind. Das ist wahre Einheit. Genau das war die Leidenschaft des Apostel Paulus. Alle sollten auf das Zentrum und die Person von Jesus Christus ausgerichtet sein. Nun gehen wir zu Epheser 3. Der Apostel Paulus bringt hier wieder einmal seine Sehnsucht bezüglich des neuen Bundes zum Ausdruck. die Sehnsucht, dass die ganze Welt das vollbrachte Werk des Kreuzes kennt. Und man erkennt ganz deutlich, dass Gott ihm eine größere Offenbarung als anderen Menschen gegeben hat. Wisst ihr, ich habe eine Verpflichtung abgelegt vor vielen, vielen Jahren. Das war 1998. Ich saß auf meinem Bett und las ein Buch und die Bibel, und plötzlich wurde mir schlagartig klar, dass das Kreuz aus der Kirche herausgenommen worden war. Nicht das Symbol des Kreuzes, denn in jedem Kirchengebäude hängt irgendwo ein Kreuz, sondern das Werk des Kreuzes ist aus der Kirche herausgenommen worden. Es wurde durch Liturgie, durch Systeme, Hierarchien und all diese Dinge ersetzt, aber auch durch klug durchdachte Predigten, wunderschöne Musik und nette Filme. Doch die Hauptsache, das Werk des Kreuzes, wurde aus der Kirche entfernt. Das war 1998 und ich erinnere mich, dass ich damals laut zu Gott schrie: Herr, bitte gewähre mir die Gnade, dass ich das Kreuz wieder zurück in die Kirche bringen kann. Dies war so ein tiefer Schmerz in mir. Ich erkannte plötzlich die zentrale Sache des Christentums: Jesus und das, was er am Kreuz getan hatte, ist herausgenommen worden. Wir wenden sehr viel Zeit, Forschungen und Geld dafür auf, um Geheimnisse des Gemeindewachstums zu entdecken. Was ist dadurch passiert? Die Gemeinden haben immer ausgeklügeltere Programme, um Menschen zu erreichen. Und dann gab es diese schreckliche Bewegung innerhalb der Kirche, die sich als besucherfreundliche Gemeinde bezeichnet hat. Im Wesentlichen sind das politisch korrekte Gemeinden, die alles tun, um Menschen zu erreichen. Versteht mich richtig, ich weiß, dass Paulus gesagt hat: Ich bin ein Jude für die Juden, ein Heide für die Heiden, ich bin alles für alle, um sie für Christus zu erreichen. Und diese Leute haben genau diese Bibelstelle herangezogen, um ihre politisch korrekten Kirchensysteme zu rechtfertigen. Was ist passiert? Wir haben eine Aussage von Paulus genommen und sie völlig anders angewandt, als er das gesagt oder getan hat, um das zu rechtfertigen, was wir falsch gemacht haben. Denn Paulus hat niemals gesagt: Ich bin ein Jude für die Juden, ein Heide für die Heiden, ein Sklave für die Sklaven, ein Freier für die Freien geworden, damit sie zu Mitgliedern meiner Gemeinde werden, so dass unsere Gemeinden wachsen. Das hat er nie gesagt. Er sagte: Damit ich sie für Christus erreichen kann. Seht ihr, Paulus hatte ein Zentrum in seinem Leben und das war Jesus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz. Er hat diese Ausrichtung nie verloren. Deshalb habe ich 1998 gesagt: Herr, bitte gib mir die Gnade, dass ich Christus und das Kreuz wieder in die Kirche zurückbringen kann. Und die mich kennen, wissen, dass ich niemals von dem wegkommen kann, was am Kreuz passiert ist. Es muss das Zentrum unseres Herzens, unseres ganzen Wesens sein. Wir müssen uns den ganzen Tag lang daran erinnern. Wenn wir nicht auf Jesus und auf das, was am Kreuz geschehen ist, ausgerichtet sind, haben wir unseren Fokus verloren. Ich erinnere mich, dass ich 2014 diese außergewöhnliche prophetische Begegnung mit Gott hatte, als ich eines Morgens aufwachte und er 56 Minuten lang mit mir gesprochen hat. So klar habe ich Gottes Stimme in meinem ganzen Leben nur noch bei 3 weiteren Gelegenheiten gehört. Er sprach mit mir über zukünftige Ereignisse auf dieser Welt, über Leiter und alle möglichen anderen Dinge. Und eine Sache, die er damals sagte, war: Reinhard, ich mag die besucherfreundlichen Gemeinden nicht. Er zählte sogar einige Namen von Gemeinden und Gemeindeleitern auf. Eine, die er nannte, ist eine von den größten Gemeinden, die ich kenne. Er sagte: Reinhard, ich mag sie nicht. Ich fragte, warum? Weil sie die Menschen ins Zentrum gestellt haben und dabei Jesus aus dem Zentrum herausgenommen haben. Das mag ich nicht. Wir müssen immer bedenken, dass es keine Einheit unter uns geben kann, wenn Jesus nicht das einzige Bindeglied in dieser Einheit ist. Sonst haben wir keine echte Einheit. Wir können anderer Meinung über die Endzeit sein. Das ist kein Problem. Wir können unterschiedliche Meinungen darüber haben, wie eine Versammlung aussehen soll und über viele andere Dinge. Aber wir können dennoch Einheit haben, wenn wir darin übereinstimmen, dass Jesus und sein Werk uns verbindet. Wenn du schaust, warum sich Gemeinden heutzutage spalten, sieht es so aus, als ob sie sich aus ganz unterschiedlichen Gründen spalten. Doch das stimmt in Wirklichkeit nicht. Ach, diese Gemeinde hat sich gespalten, weil wir nicht darin übereinstimmten, wie wir mit der Pandemie umgehen. Und diese Gemeinde hat sich gespalten, weil wir unterschiedliche Vorstellungen über die Aufgabe des Pastors hatten. Diese Kirche hat sich gespalten, weil wir anderer Meinung bezüglich des Zehnten waren. Doch das ist nicht die eigentliche Wahrheit. Ich glaube, dass sich jede Gemeinde nur aus einem einzigen Grund spaltet, weil sie Jesus aus dem Zentrum entfernt hat. Seht her, wenn Jesus derjenige ist, der echte Einheit zwischen Daniel und mir herstellt, wie könnten wir diese Einheit dann wegen einer Meinungsverschiedenheit verlieren? Erklärt mir das. Es ist nicht möglich. Gestern hatten Daniel und ich ein Gespräch in unserer Küche über das ganze Thema Kontrolle über andere Menschen. Dabei sagte ich, ich muss nicht damit einverstanden sein, was Menschen tun. Das ist nicht meine Aufgabe. Gott hat mich nicht in diese Welt gesetzt und gesagt, Reinhard, achte darauf, dass du und die Menschen um dich herum einer Meinung sind. Ich erzähle euch auch, wie wir zu diesem Thema kamen. Mein Sohn Daniel hat vor 2 Jahren geheiratet und vor 4 Jahren hat er uns zum ersten Mal erzählt, dass er nun eine Freundin hätte, mit der er sich eine Zukunft vorstellen kann. Die Hauptfrage, die mir die Leiter meiner früheren Gemeinde daraufhin stellten, war, nein, es war noch nicht einmal die Frage, ist sie Christin? Die häufigste Frage lautete, Pastor Reinhard, bist du mit seiner Wahl einverstanden? Ich war schockiert und verwirrt über diese Frage, ehrlich. Ich sagte, mein Sohn ist 30 Jahre alt. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe von Gott an, mit seiner Wahl einverstanden zu sein. Es gibt 2 Dinge, die ich tun muss. Ich muss meine zukünftige Schwiegertochter lieben und ich muss sie annehmen. Das sind die einzigen Dinge. Aber Pastor Reinhard, du musst ihnen doch deinen Segen geben. Was soll das überhaupt bedeuten? Ehrlich, was bedeutet das? Was ist dieser Segen der Eltern? Hast du darüber schon einmal nachgedacht? Wir haben so viele religiöse Vorstellungen, die so weit weg von Jesus sind und nichts damit zu tun haben, dass er das Zentrum ist. Ob ich einverstanden bin oder nicht, darüber habe ich mir noch nicht einmal Gedanken gemacht. Ich erzähle euch, was ich zu diesen Leuten gesagt habe. Ratet mal, was nach der Hochzeitsnacht und an jedem weiteren Morgen passieren wird. Ich werde weiterhin neben Debbie aufwachen und nicht neben meiner Schwiegertochter. Das heißt, die einzige Entscheidung, mit der ich nach wie vor einverstanden sein muss, ist, dass ich Debbie gewählt habe. Denn ich wache jeden Morgen neben ihr auf. Und mein Sohn wird neben seiner Frau aufwachen. Das ist die Wahl, mit der er leben muss, nicht ich. Mein Verständnis ist so klar. Ich bin aufgerufen, sie anzunehmen und zu lieben. Und dann kamen wir in unserem Gespräch auf folgendes Thema. Gott stimmt wahrscheinlich mit 90% des Lebensstils seiner Kinder nicht überein. Daniel meinte, es ist sogar noch mehr. Er meinte, das sind bestimmt 99%. Überleg doch einmal, mein Freund, denkst du wirklich, dass Gott mit allem übereinstimmt, was du von morgens bis abends tust? Jede innere Einstellung, die du hast, jedes Wort, das du sagst, jeder Gedanke, den du denkst, glaubst du wirklich, dass er von morgens bis abends sagt, perfekt, dies ist genau das, was ich getan hätte, wunderbar? Nein, doch Gott hat zwei Dinge getan. Er hat dich geliebt und er hat dich angenommen, durch Jesus Christus. Wenn Jesus nicht der Grund unserer Einheit ist, können wir keine Einheit haben. Aber Reinhard, das stimmt nicht, denn ich kenne eine Gemeinde, die sich gespalten hat, weil sie unterschiedlicher Meinung über den Zehnten waren. Das ist nicht richtig. Wenn der Pastor sagt, dass jeder den Zehnten geben muss, aber Jesus das wahre Zentrum von allem ist, würde er Folgendes sagen. Leute, gebt alle den Zehnten. Doch nun wollen wir alle die Liebe Jesu empfangen und sie einander aneinander weitergeben. Und selbst wenn ihr den Zehnten nicht gebt, werde ich euch genau gleich lieben. Solange ihr die Liebe Jesu empfangt und weitergebt, ist alles gut zwischen uns. Seht ihr, wir entfernen Jesus aus dem Zentrum und stellen unsere eigenen Meinungen in den Mittelpunkt. Unsere theologischen Ansichten, unsere Doktrinen, unsere Dienste, unseren Erfolg, all diesen Mist. Doch wenn ihr Jesus und sein Kreuz wieder ins Zentrum der Kirche stellt, wird es immer Einheit geben. Wie könnte keine Einheit bestehen, wenn wir bei allem, was wir tun, sagen, wir wollen uns auf Jesus fokussieren? Wenn die Kirche das lernt, werden wir in einer Einheit vorangehen, die die Welt in Schock versetzen wird. Und sie werden danach ebenfalls verlangen. Genau das war auf dem Herzen des Apostel Paulus. Schaut, was er in Epheser 3,9 sagt. Meine Leidenschaft ist, jeder einzelnen Person dieses göttliche Geheimnis zu erklären. Es war seit Anbeginn der Zeit bis heute verborgen und blieb ein Geheimnis im Herzen Gottes, des Schöpfers von allem. Der Grund dafür war, dass Gott vor jedem Thron und jedem Rang der Engelsordnungen in der himmlischen Welt seine volle und vielfältige Weisheit enthüllen wollte, indem sie durch die Gemeinde offenbart wurde. Seht, was der Apostel Paulus hier sagt. Er spricht hier eindeutig über den neuen Bund. Das Evangelium, die Botschaft des Kreuzes, die in sämtlichen Zeitaltern verborgen gewesen ist und nun offenbart wurde. Schaut euch diese Aussage an. Der Grund dafür war, dass jeder Thron und jeder Rang der Engelsordnungen diese Weisheit erkennen wird. Sie wird ihnen offenbart werden. Als Jesus das vollbrachte Werk am Kreuz enthüllte, wurde die gesamte dämonische Welt erschüttert. Stell dir das vor. Die Bibel sagt, dass jeder geistliche Rang unter Schock stand, als sie erkannten, was Jesus am Kreuz getan hat. Genau darum ging es bei Gottes Weisheit. Doch er will es durch die Kirche offenbaren. Und das ist genau der Punkt, an dem das ganze Chaos begonnen hat. Seit Tausenden von Jahren war der Mensch unvollkommen und er versagte. Tausende Jahre lang hatte Gott versucht, den Mensch zu gebrauchen, und der Mensch hat es vermasselt. Gott wollte den Mensch benutzen, um den Nationen im Umfeld von Israel seine Güte zu demonstrieren. Es ging immer wieder schief. Denn das Volk Israel war ständig auf sich selbst fokussiert. Sie waren egozentrisch, selbstsüchtig, sündhaft. Sie ignorierten die Gesetze Gottes, waren rebellisch und ungläubig. Jahrtausende lang dachte der Teufel, dass es keine Chance gäbe, wie der Mensch jemals die Herrschaft über die Erde haben konnte. Denn im Grunde genommen hatte er die Herrschaft, indem er den Menschen einfach sagte, was sie zu tun hatten. Seit dem Garten Eden hatte sich nichts geändert. Damals hatte der Teufel zu Eva gesagt: Eva, iss. Und aufgrund der selbstsüchtigen Natur des Menschen war es für den Teufel seit Jahrtausenden sehr leicht, die Kontrolle über die Welt zu behalten. Auch wenn er eigentlich keine Kontrolle hat. Doch er benutzt einfach die selbstsüchtige und egozentrische Natur des Menschen, um ihn dazu zu bringen, das zu tun, was er will. Was geschah nun mit dieser ganzen Engelswelt, dieser ganzen dämonischen Welt? Was war ihr vollkommen klar? Es war ihr vollkommen klar, dass sich durch den Menschen nie irgendetwas ändern kann. Gott könnte direkt in diese Welt eingreifen und die Dinge verändern. Aber durch Menschen konnte das nie passieren, denn sie sind so egoistisch und so leicht davon zu überzeugen, dass sie lieber für sich selbst leben. Der Teufel sagte zu Eva: Los, Eva, iss von diesem Baum. Und sie war egoistisch genug, um es tatsächlich zu tun. Seit Jahrtausenden flüstern Dämonen den Menschen etwas ins Herz und bringen sie so dazu, ihren Willen zu tun. Und ab und zu treffen sie auf jemanden, der ein Herz für Gott hat. Doch größtenteils haben die Menschen seit Jahrtausenden einfach das getan, was die Dämonen wollten. Deshalb war es der ganzen dämonischen Welt in den himmlischen Orden vollkommen klar, dass sich durch Menschen niemals etwas ändern würde. Dies nennt die Bibel die Weisheit Gottes. Denn schaut, Jesus handelt nicht alleine, er handelt durch die Kirche. Er hat das Werk am Kreuz vollendet und dann gesagt: Ich werde jedem Rang und Namen in der geistlichen Welt meine Weisheit bekannt machen, durch die Kirche, das heißt durch Menschen. Gottes Weisheit wurde offenbart, als Jesus rief: Es ist vollbracht. Als er in den Himmel auffuhr und sein Blut vor den Vater brachte und als er zurückkam und sagte: Leute, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Auch als der Heilige Geist kam und 3000 Menschen gerettet wurden, wurde die Weisheit Gottes offenbart. Was ich tue, tue ich durch Menschen. Ich tue es durch den Petrus, der versagt hat. Ich tue es durch den Petrus, der vor weniger als 2 Monaten geleugnet hat, mich überhaupt zu kennen. Ich tue es durch Personen, die vor 2 Monaten darüber diskutiert haben, wer der Größte unter ihnen ist, wer wichtiger ist und mehr Vollmacht hat. Und die ganze dämonische Welt war erschüttert, denn sie erkannten: Wenn Jesus das Zentrum in der Kirche ist, dann haben wir ein Problem. Schaut, was im nächsten Vers steht. Dieser vollkommen weise Plan war seit ewigen Zeiten vorherbestimmt und er wurde zu 100% in unserem Herrn Jesus Christus erfüllt. Was war der perfekte Plan? Dass Jesus sein Werk am Kreuz vollendet und dass er durch den Glauben in uns hineinkommt und wir in ihn. Nun ist er das einzige Zentrum der Kirche und dadurch werden wir die Größe Gottes demonstrieren. Wir haben nun Kühnheit durch ihn. Alles dreht sich um ihn. Und freien Zugang als Könige vor dem Vater, weil wir unser ganzes Vertrauen in die Treue von Christus gesetzt haben. Dies erschütterte die gesamte dämonische Welt. Der Teufel wusste, dass er die Kirche niemals überwinden konnte. Er wusste, dass er ein ernsthaftes Problem hatte, denn eine riesige Ernte stand bevor. Er wusste, wenn die Kirche in dieser Einheit vorangehen würde, in der Einheit von Jesus Christus, dann könnte keine Verfolgung sie aufhalten. Dann würde sich das Königreich Gottes ausbreiten, Zeichen, Wunder und große Machttaten würden geschehen und die Dämonen würden alle Menschen verlieren, die sie kontrollieren konnten. Was war das Einzige, das der Teufel in seiner Panik tun konnte, um noch einen Sieg zu erlangen? Er musste Jesus aus dem Zentrum herausbekommen. Leute, warum sprecht ihr nicht über Gemeindeaufbau? Wenn ihr alle darüber einig seid, wie Dinge getan werden, dann habt ihr Einheit. Leute, wenn ihr alle zustimmt, dass dies das Richtige ist, was getan werden muss, dann seid ihr alle eins. Dies fing bereits in der Urgemeinde an. Schaut, was Paulus sagte. Warum seid ihr so fleischlich, ihr Korinther? Ich habe gehört, dass es unter euch Spaltung gibt. Erinnert ihr euch? Wir haben gesagt, wenn Jesus das Zentrum ist, dann gibt es keine Spaltung in der Gemeinde. Paulus sagte jedoch, ich habe gehört, dass es unter euch Spaltung gibt. Was für eine Art von Spaltung? Der eine sagte, ich gehöre zu Paulus. Wenn Paulus nicht darauf geachtet hätte, dass Jesus das alleinige Zentrum ist, hätte er darauf so reagiert. Ja, Leute, sehr gut. Ihr seid auf meiner Seite, danke. Ja, Gott hat mich benutzt, um euch das Evangelium zu bringen. Danke. Hey, Apollos, wie viele Nachfolger hast du in Korinth? Ich habe 137.000. Wie viele hast du? Oh, du hast nur 90.000. Warum hast du mich bei den Korinthern nicht als den Apostel Gottes anerkannt? Doch was tat Paulus? Er konfrontierte den Geist der Spaltung, denn sie hatten Jesus aus dem Zentrum gestrichen. Paulus sagte, ich habe gehört, dass es unter euch Spaltung gibt. Einige sagen, ich gehöre zu Paulus, andere sagen, ich gehöre zu Apollos. Wieder andere sagen, ich gehöre zu Kephas. Und schaut, was er dann sagte. Ist Christus etwa zerteilt? Paulus sagt im Grunde genommen, Leute, jedes Mal, wenn ihr Christus aus dem Zentrum herausnehmt, wird es Spaltung geben. Seht ihr, die Ursache für die Spaltung war nicht, dass sie Paulus lieber hatten als Kephas. Die Spaltung lag nicht daran, dass einige dachten, Apollos sei der größere Mann. Die Spaltung lag daran, dass Jesus plötzlich nicht mehr das Zentrum war und deshalb mussten sie etwas anderes zu ihrem Zentrum machen. Wenn Jesus nicht das Zentrum ist, wird es eine andere Person, dein Dienst, deine Gaben, deine Berufung, deine Vorlieben und Wünsche oder auch die Struktur, die dir besser gefällt, sein. Letzten Endes ist das alles egal, wenn Jesus nicht der eine ist, der uns miteinander verbindet. Die Kirche der Endzeit, die diese Weisheit in die ganze Welt tragen wird, ist eine Kirche, die nichts und niemand außer Jesus Christus feiern wird. Schaut euch die mannigfaltige Weisheit Gottes an, wie das die New King James Version bezeichnet. Genau die, die alles vermasselt haben. Die Menschen sind nun diejenigen, die Gott auserwählt hat, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Es geschieht durch die Kirche. Wenn ihr das nur ergreifen könntet. Ich war in Polen und sagte, Jesus ist nicht die Antwort für das verlorene Polen. Ihr hättet die schockierten Gesichter sehen sollen. Anschließend wurde ich wegen dieser Häresie konfrontiert. Ich sagte darauf, wenn Jesus die Antwort für Polen wäre, warum hat er dann in den letzten 2000 Jahren nichts getan? Wie konnte er ignorieren, dass Millionen von Menschen in die Hölle kommen? Wo ist er? Warum bewegt er sich nicht? Wir warten immer darauf, dass Jesus etwas tut, anstatt zu begreifen, dass Jesus bereits alles getan hat. Macht irgendetwas ohne Jesus Sinn? Nein. Aber was ist die unfassbare Weisheit Gottes? Er nimmt Jesus und legt ihn in uns hinein, und uns legt er in Jesus hinein. Und dann macht er Jesus zum Zentrum unseres Lebens, damit wir die Hoffnung für diese verlorene Welt sind. Mit Jesus im Zentrum bist du die Hoffnung für diese Welt. Wir als Gemeinde sind mit Jesus im Zentrum die Hoffnung für diese verlorene Gesellschaft. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht Christus die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Bibel sagt nicht, dass Christus die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Es ist Christus in uns. Wir müssen uns jeden Tag daran erinnern, dass Gottes Weisheit größer ist als jede Weisheit dieser Welt. Und dass genau diese Weisheit Gottes Menschen benutzt, die seit Jahrtausenden Mist gebaut haben. Diese Weisheit sagt, Leute, ihr seid diejenigen, die das alles in Ordnung bringen werden. Verliert nur niemals euren Fokus auf Jesus Christus. Er muss das Zentrum von allem, was du tust und denkst, sein. Er muss das Zentrum in euren Beziehungen sein. Wenn wir das erst einmal verstehen, werden wir ständig die sichtbare Lösung für diese verdrehte Welt sein. Ich muss nicht damit übereinstimmen, was Daniel denkt oder glaubt. Das macht keinen Unterschied. Daniel ist frei. Er ist frei zu glauben und zu denken, was er will. Das Einzige, das unsere Einheit stören kann, ist, wenn Jesus nicht mehr der Grund ist, warum wir miteinander vorangehen. Wenn Daniel hier ist, weil er den Job und das Geld braucht, können wir nur dann weiter Einheit haben, solange er weiterhin einen guten Job macht und weiterhin mein Geld bekommt. Was geschieht, wenn ich ihn nicht mehr bezahle, obwohl er sein Gehalt braucht, oder wenn er nicht mehr das tun kann, was ich benötige? Dann ist die Einheit vorbei. Gestern saß ich mit einem Mann zusammen, der zurzeit die wichtigste Funktion bei allem, was ich gerade tue, einnimmt. Vinicius. Vinicius ist meine rechte Hand in allem. Er ist der CEO von Brazilian Kids Care. Wir saßen in seinem Büro und unterhielten uns. Ich sagte zu ihm, Vinicius, wenn du irgendwann einmal empfindest, dass Gott etwas anderes mit dir vorhat, wenn du zum Beispiel ein Geschäftsmann werden sollst oder irgendetwas anderes, weißt du, was ich tue? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um dich bei dem zu bevollmächtigen, was du tun möchtest. Nichts wird sich zwischen dir und mir ändern, Vinicius. Unsere Einheit basiert nicht darauf, dass ich ihn brauche und er den Job braucht. Unsere Einheit ist eine Herzenseinheit, weil Jesus das Zentrum von allem ist, was er und ich wollen. Sollte er also irgendwann einmal kommen und sagen, Reinhard, ich empfinde, dass mein Platz nicht mehr bei Brazilian Kids Care oder an deiner Seite ist, dann werden wir immer noch dieselbe Einheit wie heute haben. Außer, wenn Jesus aus dem Zentrum entfernt wird. Wenn wir das nur begreifen würden, die Kirche Jesu Christi wird dieser Welt die unvorstellbare Weisheit Gottes demonstrieren, den Mächten, Herrschern und hochrangigen Dämonen in der himmlischen Welt wurde sie bereits offenbart. Sie wissen dies. Deshalb fürchten sie sich vor der wahren Kirche so sehr. Und deshalb tun sie alles, um eine künstliche, falsche Einheit zu erzeugen. Die falsche Einheit sagt, wir müssen nur in diesem einen Lehrpunkt übereinstimmen, dann werden wir eins sein. Lasst uns alle darin übereinstimmen, wie wir das machen, und dann werden wir eins sein. Doch was passiert dann? Eure Beziehungen verändern sich, wie das bei uns allen der Fall ist. Wir alle wissen nur stückweise, und wenn sich unsere Offenbarung ändert, ändert sich auch die Einheit. Sorry, ich kann mit dir nicht mehr weitergehen, denn du stimmst in diesem Punkt nicht mit mir überein. Genau das hat der Teufel schon immer gewollt, dass unsere Einheit nicht auf Jesus Christus basiert. Deshalb ist die Kirche schwach und kraftlos, weil sie die echte Einheit, die eine Person, nämlich Jesus Christus, durch eine Million anderer Dinge ersetzt hat. Doch es gibt eine neue Gemeinde, die sich erheben wird. Eine Gemeinde, die sagt: Jesus, du bist der eine, dem ich mit ganzem Herzen folge. Mit jedem, der dir ebenfalls folgt, bin ich wahrhaft eins. Es gibt keinen Raum für Konkurrenz, keinen Platz für Hierarchien, keinen Raum dafür, dass einer sagt: Ich bin besser als du und deshalb habe ich das Recht, dich zu korrigieren. Wir sind eins, weil er im Zentrum bleibt. Das muss ein tiefer Herzensschrei werden, der in dir aufsteigt, ein zweifacher Herzensschrei. Der erste Herzensschrei muss sein: Jesus, wenn du nicht das absolute Zentrum meines Lebens bist, dann zeige mir das bitte durch deinen Heiligen Geist. Wenn ich das, was ich tue, nicht ausschließlich für dich tue, dann zeige es mir bitte. Wenn du irgendwie aus dem Zentrum gedrängt wurdest, muss ich das wissen, bitte. Und ich werde mit Buße reagieren und diese Dinge korrigieren, damit du wieder das wahre Zentrum bist. Und der zweite Herzensschrei muss lauten: Herr, bitte gebrauche mich als Instrument, um dich und das Kreuz samt dem Werk, das dort geschehen ist, zurück zu deinem Volk zu bringen. Könnt ihr euch vorstellen, was passieren würde, wenn jeder, der dieses live anschaut, und das sind innerhalb von 24 Stunden normalerweise mehrere tausend Personen, diesen echten, aufrichtigen Herzensschrei hätten? Wenn Jesus nicht das Zentrum ist, dann zeige es mir, Heiliger Geist. Und falls er das tut, dann findet echte Herzensbuße statt. Und dann kommt der zweite Herzensschrei: Bitte lass mich die Person sein, die Jesus zurück ins Zentrum von Gottes Volk bringt. Dann würden wir die vollmächtige Armee werden, die viele Menschen aufrichtet und sie mit Jesus Christus verbindet. Leute, der Heilige Geist hat mir gerade gezeigt, dass jemand hier Heilung am Arm braucht. Jemand hat knapp unterhalb der Schulter eine Verletzung und diese Verletzung beeinträchtigt auch die Schulter. Es ist keine neue Verletzung, sondern sie besteht schon eine ganze Weile. Doch die Verletzung ist nie richtig geheilt. Es gibt Zeiten, in denen du dich besser fühlst, doch dann machst du eine bestimmte Bewegung und der Schmerz kehrt zurück. Du hast ständig diese Einschränkung. Das ist sehr spezifisch, aber auch für alle anderen, die ein Problem in der Schulter haben, gilt: Macht euch bereit für ein Wunder. Dazu macht ihr Folgendes: Zuerst einmal entspannt ihr euch. Wir versuchen nicht, Gott davon zu überzeugen, dass er dich heilt. Wir werden ihn bitten. Erinnert euch, wir sind auf einer 21-tägigen Reise, auf der wir mit Gott nie über unser Problem sprechen. Wir preisen ihn und danken ihm lediglich dafür, wie er ist und wer er ist. Und außerdem überzeugen wir unser Herz davon, wie gut er ist. 2015 hat sich jemand an der Schulter beim Ballspielen verletzt. Du wirst heute geheilt werden. Mach dich bereit. Und dann tu uns bitte den Gefallen und schick uns dein Zeugnis. Okay, entspannt euch. Versucht nicht, ein Wunder zu bekommen, indem ihr Gott davon überzeugen wollt, dass er handelt. Entspanne dich und sag einfach: Danke, Jesus. Das ist das Einzige, was du tun darfst. Okay, Jesus, wir danken dir, dass das Kreuz genügt. Danke, dass deine Kraft zu heilen jetzt, in diesem Moment, durch diese Funkwellen strömt. Und Jesus, wir ergreifen die Autorität über jede einzelne Verletzung, über jeden Schmerz, über jede einzelne verletzte Schulter. Ich befehle dem Geist der Krankheit jetzt zu gehen und ich befehle jeder Schulter geheilt zu sein. Es gibt Bänder, die gerissen sind. Und ich befehle ihnen, jetzt wieder ganz zu sein. Es gibt entzündete Schultern. Ich befehle der Entzündung, jetzt zu gehen. Es gibt versteifte Schultern, die sich nicht mehr bewegen lassen. Ich befehle diesen Schultern, sich jetzt zu bewegen. Jede Schulter muss jetzt geheilt sein. Okay, bewege deine Schulter, tu etwas, das du vor dem Gebet nicht tun konntest. Jemand konnte seinen Arm nicht mehr von oben über seinen Rücken biegen. Mach das jetzt. Jemand anderes konnte seinen Arm nicht mehr auf den Rücken strecken. Los, streck ihn jetzt nach hinten. Wenn du jetzt etwas machen kannst, das du vorher nicht tun konntest, und wenn der Schmerz weg ist, dann schreib in unsere Kommentare, geheilt. Nur dieses eine Wort. Und nur, wenn du den Beweis für das Wunder jetzt tatsächlich in deinem Körper erlebst. Ich sehe, der Heilige Geist räumt gerade viele Verletzungen aus dem Weg. Geheilt, geheilt, geheilt. Ihr in YouTube, schreibt dort ebenfalls geheilt in die Kommentare. Schau, wie viele Wunder. Ich sehe den Heiligen Geist, wie er gerade tatsächlich viele verschiedene Verletzungen heilt. Wow, ein Wunder nach dem anderen. Okay, der Heilige Geist zeigt mir gerade, dass er Heilungen für Verletzungen freisetzt. Menschen haben Verletzungen vom Sport, von Unfällen. Und ich sehe eine Person, die etwas in der Küche gemacht hat. Du bist auf eine Trittleiter gestiegen und ausgerutscht und hast dich dabei verletzt. Du wirst in diesem Augenblick geheilt. Der Geist Gottes setzt gerade viele Heilungen frei. Über jede einzelne Verletzung, die Schmerzen und chronische Probleme verursacht hat, nehme ich jetzt Autorität ein, ob dies im Knie, im Knöchel oder im Nacken ist. Ich sehe, wie Knie, Knöchel und Nacken geheilt werden. Ich sehe, wie die Rippen von einer Person in diesem Moment geheilt wurden. Sämtliche Schmerzen, die du aufgrund einer Verletzung oder eines Unfalls erlitten hast. Und der Heilige Geist hat mir noch etwas anderes gezeigt. Eine Person leidet, weil sie verprügelt wurde, sehr gewalttätig. Du wurdest dadurch verletzt. Du bist verletzt in deiner Seele und in deinem Herz. Aber du hast auch physische Schmerzen. Obwohl du körperlich verletzt wurdest, weil du sehr heftig geschlagen worden bist und körperlichen Missbrauch erlebt hast, sagt der Heilige Geist, dass der Schmerz in deinem Herz noch größer ist als der körperliche Schmerz. Und der Heilige Geist bittet dich, dieser Person von ganzem Herzen zu vergeben. Vergib ihr einfach, lass sie los. Sage, ich vergebe dir das, was du mir angetan hast, dass du mich missbraucht, misshandelt und geschlagen hast. Ich vergebe dir. Entlasse diese Person aus ihrer Schuld. Der Heilige Geist wird dich auch körperlich heilen und obendrein dein Herz. Vater, wir verdienen keine Vergebung. Wegen unseren Sünden musste dein Sohn ans Kreuz gehen. Doch am Kreuz rief er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann sagst du zu uns im Kolosserbrief, so wie Christus uns vergeben hat, so vergebt auch ihr einander. Deshalb, wer immer uns verwundet oder misshandelt hat, wir vergeben ihnen von ganzem Herzen. Und wir sagen, du hast mir gegenüber keine Schulden mehr. Danke, Vater, ich danke dir für die Kraft des Heiligen Geistes, die heilt. Ich befehle jetzt, jeder Verletzung, die durch Missbrauch entstanden ist, zu gehen. Sei vollkommen geheilt. Und ich befehle jedem anderen Schmerz und Leid, das mit irgendeinem Unfall verknüpft ist, jetzt geheilt zu sein. Sei geheilt. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir. Wir heben auch Operationen auf. Personen, die bereits eine Operation geplant haben, werden in diesem Moment geheilt. Jede Operation, die bereits festgelegt wurde, erklären wir für aufgehoben, weil der Körper geheilt sein wird. Jemand wird jetzt gerade an seinen Augen geheilt. Du hattest bereits eine Operation angesetzt. Lege einfach deine Hände auf deine Augen und sage: Ich empfange meine Heilung. Heiliger Geist, ich danke dir. Wir setzen die Heilungskraft für diese Augen jetzt frei und wir befehlen ihnen, geheilt zu sein, sodass die Operation nicht mehr notwendig ist. Leute, wir danken euch. Schickt uns bitte die Zeugnisse darüber, was Jesus getan hat. Nächste Woche werden wir wieder von Montag bis Donnerstag da sein. Danke, Leute, wir lieben euch. Danke, Misa, dass du so früh auf bist und Jesus mit uns gemeinsam dienst. Danke, Misa, wir schätzen dich sehr. Misa ist unser Videomann, der zu Hause sitzt und dafür sorgt, dass YouTube richtig funktioniert. Wir sehen uns am Montag.